gab so viel, was du nicht hast. Ne Laune, die anhält, mehr als drei Dinge, die ich mag. Wenn nicht du wäre, wäre ich gern nicht. Leider weiß ich, dass du kein Einzelfall bist. Jedem kleinen Spießerlein sein eigenes Schubladelein. Da muss nämlich passt genau die eine kleine Welt hinein. Jedem kleinen Spießerlein sein eigenes Schubladelein. Meine Welt ist riesengroß, doch offenbar für dich zu fein. Zu fein! Ich habe ein Herz aus Stahl, deins ist aus Schwein. Und da ging seit Jahren schon nichts mehr rein. Du glaubst, du bist anders und hast doch das Anderssein. Ich hab ein größeres Bewusstsein. Jedem kleinen Spießerlein sein eigenes Schubladelein. Da muss nämlich passgenau die eine kleine Welt hinein. Jedem kleinen Spießerlein sein eigenes Schubladelein. Meine Welt ist riesengroß, doch offenbar für dich zu fein. Gemein.